nichts gekleidet wie ein Hund. Hat er mir ein Halsband angelegt, musste ich Stöckchen holen und das ist total Erniedrigung. Dann hat mich auspeitscht ganz lang. Ich guck dich an, deine Augen sind noch schöner als der Strand. Und wir laufen Hand in Hand, geben einfach einen Fick drauf, was andere sagen, Baby. Denn ab dem heutigen Datum tragen wir alles zusammen, Baby. Und es juckt dich nicht, wenn ich manchmal viel zu viel zocke. Du machst die Wohnung schön sauber, während ich auf der Couch verrotte. Machst mir mein Lieblingsessen nackt in der Küche von Ikea und fragst mich ganz nett, ob das Schnitzel okay war. Mit der Hintergrundmusik meiner Lieblingsband haben wir Sex in der Wanne, bis dein Arschloch brennt. Ich brauch mir um Arbeit keine Sorge machen, fick dich, denn Geld spielt keine Rolle. Hier, komme was wolle, mit einem Zweitjob als Putze macht sie wirklich gutes Geld. Ich brauch ne neue Lampe, Schatz. Die andere ist mir zu hell. Dann mit der Waffe, wo er mich bedroht hat, also das war extreme Todesangst. Schlag ich deine Fresse ein und solltest du einen Anruf tätigen, wird das dein letzter sein. Warum streiten wir uns, Schatz? Ich hab das nicht so gemeint. Der Nachbar klingelt mitten in der Nacht, sein Sohn weint. Puh, Glück gehabt, er hat nichts gemerkt. Und dass ich dich töten wollte, war doch nur ein Scherz. Bevor die Bullen wiederkommen, sperr ich dich im Keller. Niemand darf es rausbekommen, Schatz, dass ich dich festhalte. Das wirst du merken, Baby, wenn ich das Licht ausschalte und mit dem Vormund über deinem Leben recht behalte. Langsam wird meine Lage kritisch. Alle fragen sich, wo du in letzter Zeit steckst. Baby, this is my body. Gehört zu meinem Leben dazu, ich muss das halt lernen anzunehmen. Ich nehme sie ja schon teilweise an, aber alles ist halt noch nicht verarbeitet, das dauert halt. Das gehört zu meinem Leben dazu ganz einfach, weil es hat sich einfach, das kann man nicht leugnen, das wird mich immer begleiten, weil das hat mein ganzes Leben verändert.